An meinem 43. Geburtstag führten mich Isaac und Vikram zu einem heiligen Baum. Hier wissen wir, dass Bäume die Heime sind, in denen Göttinnen wohnen, erklärten sie mir und zeigten mir einen edlen Banyan. Ich bat sie, mich zu fotografieren. In meiner Brust brannte die Gewissheit deiner Gesellschaft. Plötzlich zeigte Vikrams Gesicht Angst. Vor einem Lichtkugel, die er hinter mir fotografierte und die Silhouette einer Jungfrau zeichnete. Fürchte dich nicht, sagte ich, als ich es sah, es ist unsere Mutter, die meinen Glauben der Umarmung Jesu wiederherstellte. Die heiligste Jungfrau Maria, in unendlicher Liebe, mit dem Gottkind, das in ihren Armen ruht. Durch deine Gnade öffnete der Himmel neue Wege, führte mich zum Kern meiner spirituellen Reise. Du leitetest mich zu heiligen Orten, wo ich deine Liebe und Gegenwart immer mehr spürte. In meiner Seele erstrahlte dein Licht und du zerstreutest die Finsternis der Verzweiflung. Du bist die verkörperte Liebe, der Leitstern, die liebende Mutter, die den Zorn des Himmels besänftigt. Dir widme ich diese heiligen Verse in Huldigung und Liebe für immer. Beschützerin derer, die unter Ungerechtigkeit leiden, Maria Mutter, unsere sanfte Fürsprecherin.